Und wir sind schon wieder im Philosophie to go Aufnahmeschluss, wie dieses Format hier heißt. Ungeschnitten, einfach nochmal frei. Ohne Fakten. Ohne Fakten auch, na, hoffentlich mit ein paar Fakten, aber zumindest ohne Skript reden wir nochmal über unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die mich ja vorbereitet hat, Heidegger. Es ging um Heidegger, ja, beziehungsweise ganz genau um Freundschaften, was Heidegger zu Freundschaften gesagt hat. Also hört euch im Idealfall erstmal diese Folge an, dann einfach damit ihr so ein bisschen im Thema drin seid, weil wir reden jetzt nochmal frei einfach darüber. Genau, so einen lockeren Talk, ja, über das, was genau gerade, wie es uns gefallen hat. Es war kompliziert, ne? Ja, komplizierter als notwendig, aber trotzdem, ja, irgendwie wichtig, dass es so ist. Also, tatsächlich komplizierter als notwendig. Ja, aber ich glaube, dann sonst verliert man etwas. Nämlich das, was Heidegger nämlich dazu zu sagen hat. Sonst, ja, ist man am Ende irgendwie, okay, hätte man auch irgendwie Wikipedia aufschlagen können. Ja, das stimmt. Aber ich fand vor allem dieser Punkt mit, und da hat sich, hat die auch im Podcast gesagt, aber so dieser Knoten gelöst, mit dass man wirklich, okay, er war Phänomenologe. Ach so. Na? Okay, ja, er hat sich die Sachen phänomenologisch angeguckt und deswegen solche komplizierten Begriffe auch genutzt, mhm, um dieses Gefühl, was man vielleicht eh schon hat über Freundschaften, um das wirklich möglichst präzise ausdrücken zu können. Genau, und das auf 460 paar zerquetschte Seiten. Ja. Und sein Skript für die Vorlesung waren nämlich 1.500 oder so Seiten. Ach echt, okay. Ja, und er ist auch immer wieder mehrfach überarbeitet, hat dann mit Hannah Arendt Briefwechsel gehabt, dass er am liebsten gerade mit ihr irgendwie Skifahren würde, aber das steht noch einiges an und hier und da ein bisschen Dusel und Trouble, also hat er schon Lebenszeit, Zeit investiert, um dieses auch Werk, dieses Hauptwerk von ihm auch Sein und Zeit irgendwie formulieren zu können. Ja. Wo dann ja auch Aspekt der Freundschaft und auch in anderen immer mal wieder so ein kleinen Essays im Vorlesungsabschnitten etwas zur Freundschaft zu sagen war von ihm. Und so, das habe ich auch so ein bisschen rausgesucht. War, wie gesagt, jetzt keine konkrete theoretische Abhandlung, wie es vielleicht bei, weiß nicht, Identität oder bei Kant der Fall ist. Ja, sondern es ist einfach nur kategorischer Imperativ und abgehakt dann die Sache, sondern so ein bisschen, ne, erstmal diese Grundlagen angeguckt und dann auf Freundschaft. Lass uns mal einmal so ganz locker, leicht erstmal hier einsteigen, weil, also, wie, gab es einen Grund, warum du gesagt hast jetzt als nächstes Heidegger? Mhm. Es wurde sich unter anderem von einigen immer mal wieder gewünscht. Ja. Und wir haben ja die Möglichkeit, darauf wolltest du, glaube ich, gar nicht hinaus, aber ich wusste es jetzt. Aber wir haben mal über Discord, beziehungsweise über den Zugang Patreon und Steady, haben wir die Möglichkeit, haben die da sind, die Möglichkeit abzustimmen. Welche Folge als nächstes? Genau, kommt, und das war eine der Folgen und die hat gewonnen einfach. Ach so, ah, okay. Ja, das war eine Folge, die wurde abgestimmt. Da war auch zum Beispiel auch Stoizismus, also Stoiker, die Stoa, was sich auch schon hier viele gewünscht haben. Glaube ich, ein Aspekt, aber genau, Heidegger und Freundschaft. Hattest du das in deinem Studium schon oder musstest du dich jetzt nochmal komplett neu einlesen? In meinem Studium habe ich Heidegger nicht behandeln wollen. Ich hätte das machen können, auch meine Professorin hat dazu promoviert, aber das war mir zu viel alles. Ja, klingt auch so. Klingt und dann geht es auch nochmal, dann wird wirklich jeder Satz für Satz auch nochmal anders auseinandergenommen als jetzt hier diese lockere Talk. Dann geht es wird's analytisch, ne? Theoretische Philosophie dann und dann geht's. Wir versuchen es ja hier auch irgendwie immer runterzubrechen. Ja. Da geht bestimmt eine Menge verloren. Ja, klar. Weil, also, aber es gewinnt, aber es findet auch ein Gewinn statt, nämlich ein Zugang zu dieser Philosophie. Ja, genau. So, ja, genau. Nicht dieses Elitäre, wir gucken jetzt, was das Dasein. Da muss man vielleicht hier und da ein paar Abstriche machen. Wir versuchen, so präzise wie möglich zu sein, falls ihr Kritik auch habt. Schreibt uns die gerne so, wenn es sich in Grenzen hält, wenn man den Text lesen kann und nicht 2 Tage dafür braucht. Dann sind wir ja da offen für. Aber ja, das ist halt, ne, dann, also wie ich sage jetzt mal Wissenschaftsjournalismus in Anführungszeichen so, ne? Wenn man so möchte, ne? Dann musst du halt runterbrechen dann immer auf das. Und gerade Philosophie ist ja immer drüber reden und kritisieren und im Austausch miteinander sein. Also das hast du eh immer. Genau, und dieses im Austausch miteinander sein, darum ging es ja auch bei Sein und Zeit. Und bei ihnen ist das sogar nicht mal so, dass man im Austausch nur mit dem anderen ist, wie bei einer Freundschaft Dasein und Dasein, sondern er bezieht das ganze Ding auf die gesamte abendländische Philosophie, damit meine ich von der Antike bis jetzt alles, was irgendwie im Westen stattgefunden hat, das ist immer quasi auch Teil des Gesamten. Also er bezieht immer alles zu allem. Das ist wie so eine, deswegen spricht man auch so von Ontologie, da geht es um das Gesamte, um das Sein quasi. Mhm. Und das macht Heidegger auch so, ja, herausfordernd, aber auch in so, da stecken viele Bedeutungen drin, so in Einzelheiten. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir, es gibt eigentlich so zwei Sachen, die wir uns jetzt nochmal genauer angucken könnten. Wollen wir anfangen mit diesen ganzen Begrifflichkeiten nochmal? Da einfach nochmal einsteigen und mal gucken, okay, wo ich vorhin im Podcast die ganze Zeit gesagt habe, ja, okay, klar, verstehe ich. Aber eigentlich nicht so verstanden habe, vielleicht. Also wenn man jetzt wirklich das nochmal hinterfragt. Damit einsteigen oder mit einfach dem Begriff Freundschaft und so, da kann man natürlich auch drüber reden. Was ja, es ist einsteigen. Die Gefahr ist natürlich bei den Begriffen, dass man sich jetzt verläuft, aber klar, man kann nochmal irgendwie das nochmal im Kurzen sagen. Also um was ging es denn? Naja, das waren einfach so viele Begriffe mit ne, Sein, Dasein. Seindes. Ich fand vor allem, genau, also das würde ich vielleicht mal kurz ansprechen, ne? Okay. Mit Sein und Seiendes. Ja. Ist ja erstmal relativ nah beieinander, würde ich meinen. Und es war aber irgendwann so, also es ist wirklich, das Sein ist aber ja nicht nur das Bewusstsein, also es bin, also irgendwie bin das ich, mein Sein, aber es ist trotzdem noch mehr als nur das. Ist ja, es, weil es ich sind, als mein Sein, mein Bewusstsein, alles da draußen, weil ich das, die Außenwelt nur durch mich selbst wahrnehmen kann? Ist es das, was er da meint? Naja, und es sind halt diese, ja, diese, im Sein, mir fällt gerade der eine Begriff, der da vielleicht helfen könnte, fällt mir gerade nicht ein, aber in diesem Sein steckt die ganze Historie ja auch. Das ist ja übertragen. Historie? Naja, diese, ja, Zizek spricht von ideologischen Körpern oder Foucault, auf den Begriff komme ich gerade nicht, den er verwendet hat, dass da in diesem Sein, das ist ja nicht nur dein Sein, so, sondern wir sollen uns ja das Sein, also bei Heidegger, wir sollen uns ja das Sein angucken und das phänomenologisch. Und das ist ja nicht nur etwas, was du dann in dem Moment wahrnimmst, sondern es hat auch ganz viel mit unbewussten Strukturen zu tun, was dann quasi hochgehoben wird und auch etwas, wie die gesamte Menschheit oder gewisse Kulturen die Welt interpretieren. Und das wird ja auch quasi von Generation zu Generation weitergetragen. Das, okay. Also er guckt ja auch so den Menschen an, dann viel. Er guckt sich das Sein an. Ja. Okay, aber es ist. Und nicht das Seiende, nicht das darauf, das ist gar nicht so interessant, sondern im Endeffekt, wie, so habe ich zumindest verstanden, wie die Wirklichkeit irgendwie konstituiert ist, wie sie interpretiert wird, was es mit Sprache aber zu tun hat. Aber interpretieren ist dann ein wichtiger Punkt dann. Ja, schon, finde ich schon, ja. Aber sie ist auch nicht nur, es ist dann halt die Wirklichkeit, ne? Also unser Sein, das ist die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit ist immer geprägt von unserem Dasein auch und von diesem Sein an sich. Also nicht nur von deinem einzelnen Dasein, sondern von diesem Horizont an Wissen, an Episteme. Das war der Begriff bei Foucault. Okay, hilft mir nicht weiter. Ja, davon hatte ich dann damals noch einen einfacheren und den habe ich auch noch gesucht. Aber der hilft dir dann vielleicht. Okay, vielleicht kommen wir noch da drauf irgendwann. Wieso kommst du nicht selber drauf? Grundwahrheiten? Ja. Ja. Ja? Das müsste er sein. Diese Grundwahrheiten, die bestimmen ja das. Also das Sein ist das, was existiert. So. Und das existiert ja für uns alle. Sicher, dass das Sein das ist, was existiert? Ja, das ist. Nicht das Dasein das, was existiert? Na, es ist, du als Dasein existierst natürlich im Sein, aber das Sein ist das Gesamte. Okay. Hat es eigentlich irgendwas so ein bisschen mit Buddhismus zu tun, das Ganze? Nee, weil es klingt immer so ein bisschen buddhistisch. Ja, weiß mit ich so, gar alles nicht. Ist eins, irgendwie im Fluss, so irgendwie das so weiß klingt ich, zumindest. Das weiß ich leider nicht. Mhm. Ich meine, er hat sich bestimmt sicherlich auch bei Nietzsche und so und Schopenhauer bestimmt auch irgendwie orientiert, kann ich mir vorstellen. Mhm. Was hältst du davon? Also sagst du, ja, finde ich cool, so, also natürlich, hä? Also finde ich, was? Du unterscheidest nicht Dasein, Sein und das Seiende? Cringe. So, bist du eher so da oder sagst du, ja, das ist da Quatsch? Ich finde es spannend, das in Bezug zur Existenzphilosophie zu setzen und dann nochmal ein konkret, also wenn man sich damit mehr auseinandersetzt, dann kann man es irgendwie, ja, ich bin da auch noch auf dem Anfang, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich spüre, was er meinen gemeint hat, ohne das noch richtig begrifflich fassen zu können, aber dass dieser Begriff Dasein zum Beispiel einfach semantisch, also so viel eine bedeutende Wichtigkeit hat, eine existenzielle Wichtigkeit, die sich dann da gut irgendwie ableiten lässt, weil es so, ja, auch irgendwie so literarisch schöne Begriffe irgendwie sind. Das finde ich daran irgendwie ganz, ganz angenehm. Was so die Idee eines letzten oder eines großen Entwurfes betrifft, ja, also ich hatte bisher, weiß ich nicht, ob ich damit vielen so mitgehen würde, also jetzt ein Werk zu haben, was alles irgendwie erklärt, auch der Sinn des Seins ist die Zeit. Ja, weiß ich auch noch nicht, also bin ich vielleicht auch noch auf der Suche, aber so grundsätzlich, was so einfach so das, so dieses Existenzphilosophische oder dieses Phänomenologische betrifft, finde ich einfach erstmal spannend, auch diese Existenzialoffenheit, auch im, zum Beispiel in Bezug zu Menschen, die mir begegnen, die existenzial offen sind, im besten Falle, nämlich meine Patienten. Und das ist ja, als Psychotherapeut. Genau, und das ist ja spannend, weil ich bin's ja nicht. Inwiefern? Naja, ich öffne mich ja nicht. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Situation. Ah, okay, stimmt. Das ist auch interessant. Und das dann zum Beispiel phänomenologisch oder mit Hilfe von den Begrifflichkeiten Heideggers sich anzugucken, dass da quasi eine Asymmetrie herrscht zwischen einer Existenzialoffenheit und einer was auch immer. Und da sich ein Dasein öffnet und dann Dasein wirklich als dieses Dasein beinhaltet ja auch immer diese Endlichkeit, die Sorge um das eigene Selbst, die Notwendigkeit, sich die Welt zu gestalten. Und wenn ich dann mit dieser Begrifflichkeit meine PatientInnen betrachte, zum Beispiel, finde ich das irgendwie, das hat einen gewissen Mehrwert und auch eine gewisse. Stimmt, jetzt so das wieder sagen, weißt du, eben gerade war ich schon wieder in dem Modus von, ja, was soll denn das eigentlich? Ja, das ist das nicht Quatsch. Aber jetzt gerade, wo du das jetzt auch nochmal mit Psychotherapeut das Beispiel nennst, bin ich jetzt auch gerade so, okay, ja, im Podcast habe ich das ja auch eigentlich gesagt, ja, war schon cool, dann auch sich dieses Thema Freundschaft mal so phänomenologisch anzugucken mit eben diesen Begriffen, die so scheinbar so nah aneinander liegen, aber dann doch irgendwie auch weit voneinander entfernt, mit Sein, das Dasein, miteinander sein. Ja, jetzt hast du mich gerade wieder auf diese Ebene auch hinbewegt, das ist natürlich auch bei Psychotherapeut natürlich, ja, ist schon interessant auch zu sehen, okay, der eine ist da existenzoffen, legt da alles, all seine Probleme, sein Innerstes dir zu Füßen und ja, was dann deine Rolle dabei ist, damit kennst du dich dann besser aus, weil es ist ja nicht einfach nur, ich höre zu, was da schon hilfreich genug vielleicht wäre, sondern du machst natürlich auch noch viel mehr. The magic happens in your brain. Aber dann auch ein Verständnis zu haben, wenn man Dasein so interpretiert, wie man es jetzt gerade heute hier gemacht hat, dann auch ein Verständnis dafür, dass es, wenn Personen so etwas Angst vor Bindungen haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben, Misserfolge da verspürt haben, Ängste besitzen, dass das irgendwie einleuchtend ist, weil das zum Beispiel bei Freundschaften oder Beziehungen, dann geht es ja genau darum, nämlich Vertrauen, existenziell offen zu sein, verletzbar zu sein, sich zu sorgen. Und wenn da Frustration und Misserfolg und Scheitern, Missbrauch stattgefunden hat. Von dieser Existenz. Genau, und dass man aber diesen Blick auf das Gegenüber als ein solches versteht, das ist nicht nur ein Sein, ein Seiendes, ein Objekt, was mir da gerade erst erzählt, nein, es ist ein Dasein. Und dieses Dasein ist in diese Welt geworfen als eine Existenz, die versucht, ihr Leben zu gestalten. Und wo zum Beispiel findet dann in diesem Dasein eigentlich noch existenzielle Offenheit statt? Also hat es die Möglichkeit, überhaupt eine Offenheit, also die Sicherheit für sich selbst gefunden, existenziell offen zu sein? Und wenn das nicht, dann ist es vielleicht auch meine Aufgabe als Therapeut, Therapeutin, da einen Weg vielleicht zu finden, wenn das ein Behandlungsauftrag ist oder was auch immer. Also ich finde, da kann man schon einiges finden oder auch für das private Miteinander, sich seine eigenen Freundschaften eigentlich mal anguckt, was geschieht da eigentlich? Was geschieht eigentlich? Was machen wir da? Nochmal kurz zum Begriff Sein. Oh nein. Würde Heidegger sagen, wir haben das gleiche Sein? Du und ich jetzt beispielsweise? Wir sind beide Deutsche, ne? Schon mal gut. Für ihn, ne? Ja. Also Heidegger war jetzt so ein bisschen Wir kommen ja aus der gleichen Volksgemeinschaft. Nazi. Haben wir viel zu geredet. Wir haben ja noch einen Kritik-Podcast, den wir jetzt bei Patreon hochladen werden. Und da reden wir über diese ganze Kritik. Ja. Kritik, was man zu Heidegger alles noch kritisieren kann, unter anderem halt seine Vergangenheit im Nationalsozialismus. Wir leben sicher, also ich kann mir vorstellen, wir leben im Sein. Ich habe Angst, gleich zu sagen. Ja, aber weil du meintest auch vorhin so, es ist so was sehr Subjektives und eine Brille, die man sich aufsetzt. Ne? Ja, aber, ja. Und aber natürlich mit vielen Gemeinsamkeiten. Wir setzen uns ja alle diese Brille auf. Ja. So. Aber ist die Brille die gleiche? Das ist die Frage. Ja, sie ist sicherlich auch nicht komplett. Nicht komplett gleich. Frage ist dann, wie es Heidegger im Genauen versteht, wenn man sich jetzt so dann doch so Volkskörper. Ja, weiß ich nicht genau. Mhm. Müsste ich auch, finde ich schwierig, das. Nee, ist alles seine Begriffe, ne? Nur um das mal kurz klarzustellen. Nicht deine Begriffe, sondern so. Seine Begriffe. Ja, genau. Volksgemeinschaft zum Beispiel ist ein Heidegger genau. Begriff oder vom wahren Sein der Volksgemeinschaft. Und ja, so. Genau. Alles dann Heideggers Begriffe. Ah, okay. Heißt, es hat dir tatsächlich, gibt dir das so einen gewissen neuen Blick auf deine Arbeit auch? Ja, ich könnte sagen, es gibt mir vielleicht einen noch humanistischeren Blick. Also auch diese Verletzlichkeit auch zum Beispiel zu sehen, die Personen dann haben, zum Beispiel, wenn sie mir gegenüber offen sind, welche Gefahr die sich da eigentlich begeben. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man immer wieder betont, dass es als Psychotherapeut, das ist ein sicherer Raum, Schweigepflicht etc. Ja. Wie mutig das dann auch ist. Ja, genau, wie mutig das eigentlich ist, von sich zu erzählen. Das ist nicht nur ein Erzählen, sondern das ist ein, wir finden hier gerade unsere gemeinsame Sprache und wir sind in gewisser Weise, oder das ist ja das Spannende, ich schaffe es, existenziell offen zu sein. Ich schaffe es, in diesem Daseins, in diesem Mitsein, quasi auch mein eigenes Dasein, ja auch, ja, was er auch gesagt hat, selbst zu gestalten, zu überdenken, neu zu formen. Das ist ja irgendwie auch Psychotherapie. Existenziell offen, würdest du sagen, dann in diesen. Nicht, das ist ja das Spannende. So, aber die Person und sie erlebt sich ja, sie gestaltet sich ja neu im besten Fall. Ja. Sie bleibt nicht in einer sozialen Phobie hängen, zum Beispiel. Hängen ist falscher Begriff, aber sondern sie schafft es, da rauszukommen. Also zum Beispiel der Angst vor Bewertungen. Das ist soziale Phobie. Ja. Ja, ich wünschte gerade, ich könnte mehr dazu sagen. Ich kenne mich ja gar nicht so ganz genau aus in deinem Job, was du da jetzt tatsächlich alles gelernt hast, ne? Wie das genau funktioniert. Ich blicke quasi nur drauf und ich sehe zwei Menschen, die voreinander sitzen und miteinander reden. Für mich hat es schon irgendwie auf eine Art und Weise was. Also du gibst natürlich nichts von dir preis in diesem Sinne. Es gibt auch aber du bist ja emotional, wobei, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Da wird es jetzt vielleicht zu nah es gehen. Gibt auch oder es ist eine Frage, bist du dann so emotional nicht trotzdem dann irgendwie involviert? Also du musst natürlich. Doch mitfühlen mit der Person. Das ist ja auch was existenziell Offenes vielleicht. Ja, man hat diese emotionale Bindung, aber es ist vielleicht was anderes als Freundschaft, das hatten wir ja vorhin. Genau, es ist was anderes als Freundschaft, das auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Aber trotzdem bist du ja irgendwie dann in so einem emotionalen Kontakt und man auf tauscht sich ja auch aus. Ja, man nennt das auch so, dass man gegenseitig so schwingungsfähig ist, Übertragungsphänomene finden statt. Ja. Aber es gibt auch aber die wurde nie richtig ausdefiniert von Karl Jaspers, der ist auch ein Psychiater und Existenzphilosoph gewesen, der hat auch so eine existenzielle Psychotherapie. Die Begrifflichkeiten findet man auch bei ihnen. Wie gesagt, hat das nicht komplett ausbuchstabiert. Mhm. Aber so der Existenzialismus und Psychotherapie, die kann man schon in Verbindung bringen. Ist gar nicht so weit voneinander entfernt, wenn man das möchte. Auch als Grundhaltung zur Welt oder zu meinem Gegenüber. Mhm. So. Micha, haben wir noch Zeit? Dann würde ich dir noch eine Frage stellen. Du musst noch einen Zug hier bekommen. Deswegen haben wir jetzt nicht komplett Open-End, wird vielleicht ein bisschen kürzer. Aber du hast noch, kurz hast du noch Zeit, ne? Weil du hattest Micha auch gefragt im Podcast. Und ich drehe das hier ganz gerne mal um, was denn für mich Freundschaft ist. So. Und da würde ich dich jetzt auch gerne mal fragen, was ist denn für dich Freundschaft? Vielleicht auch so ein bisschen, außer du sagst jetzt, ja, ich stimme komplett mit Heidegger überein, aber sonst kannst du natürlich auch so ein bisschen losgelöst davon. Ja. Ja, im Endeffekt ist es, da müsste ich jetzt meinen Zettel wieder raus, weil da habe ich mir länger Gedanken gemacht, ist es eigentlich diese Arbeitsdefinition so? Mhm. Weil die habe ich mir auch unter anderem ausgedacht. Ja, mit den ganzen Philosophien, genau, die du so ein bisschen hast, und hier und da, und dann habe ich einfach, das ist jetzt eine gute Grunddefinition. Es hat, also wirklich dieses, man könnte jetzt die Begriffe des Daseins verwenden, das lasse ich jetzt einmal weg, aber dass man einem Menschen in Beziehungen tritt, wo es um Vertrauen, Wertschätzung, um auch die Möglichkeit der Verletzbarkeit geht, wo es um Zusammenhalt geht und im Besonderen vielleicht eine wenn man es vielleicht mehr definitorisch haben möchte, eine Beziehung, die die Möglichkeit der Offenheit, der Verletzbarkeit, ja, ich finde es dann auch schwer, wir können jetzt wieder so schöne Werte finden, wie Vertrauen, Wertschätzung, das fließt da alles sicherlich. Sein, Dasein. Sympathie, gemeinsame Interessen, ja. Das ist sicherlich alles, also das ist sicherlich alles Bestandteil einer gelungenen Freundschaft, aber wenn man sich das nur auf so einer Beziehungsebene anguckt, dann sind das sicherlich einfach, ja, jetzt könnte ich noch länger antworten, hat auch vielleicht auch was mit so einfach sehr gelungenen Momenten zu tun, so Resonanzerfahrungen, einfach, dass man gemeinsam in diesem Sein sich bewegen das kann. Miteinander sein. Mit einem Miteinander sein, und ja, da etwas erfährt, nachdem du eigentlich die ganze Zeit schreist, nämlich nach, naja, ja, nach sozialen Beziehungen, nach Bindungen, nach der Möglichkeit. Ist wichtig für Menschen irgendwie. Ja, es ne? ist nicht nur irgendwie, du gehst drauf, du leidest. Das ist ganz schwer, das zu kompensieren. Vielleicht hast du da so ein paar Resilienzfaktoren, also welche psychische Widerstandsfähigkeit, aber come on, du brauchst das soziale Miteinander. Und dann könnte man schon so, also ne, klingt jetzt erstmal sehr allgemein, die Aussage. Ja. Ne? Im Sinne von, okay, ist das die Natur des Menschen oder sowas? Willst du mir sowas sagen? Aber ja, vielleicht schon ein bisschen, ne? Ja, vielleicht schon so ein bisschen. Also, zumindest von meinen Erfahrungen würde ich jetzt auch erstmal so ja, mitgehen. Also, selbst ich, der ich eigentlich auch ganz gut, glaube ich, allein klar komme oder auch gerne mal alleine bin, auf jeden Fall, merkt das auch, ja, wenn man sich dabei dann mal mit Freunden trifft, das gibt einem schon viel. Wenn es gute Freunde sind, wenn das so oberflächliche Freunde sind oder man sich irgendwie denkt, ja, okay, das ist hier so mein Freundeskreis, aber weiß nicht, ich fühle es irgendwie nicht so ganz, gibt einem das auch nicht so viel. Das ist vielleicht eher anstrengend tatsächlich. Ja, aber man merkt das richtig, okay, das ist ein guter Freund, weil ich komme, also das Treffen ist vorbei und ich fühle mich blendend. Genau, und dann zum Beispiel, also ein Anhaltspunkt könnte ja sein, zum Beispiel in unserem Alter, also das ist vielleicht ein bisschen plump, aber vielleicht können wir damit rausgehen. Kann ich mit meinem Freund, Freundin über Politik reden? Also traue ich mich, meine tatsächliche Meinung, meinen Standpunkt dem gegenüber mitzuteilen? Weil das hat man oft, dass man es dann irgendwie runterschluckt. Oder eine, du findest vielleicht Gendern wichtig, der andere nicht, der macht dumme Sprüche. Oder wie wenn's auch immer. Was anderes, wenn es sogar aufeinander trifft, unterschiedliche Meinungen sind und man trotzdem noch Freund ist. Genau, und dass man sich auch da traut, ja, sich offenlegt. Ne? Wenn ich jetzt mal vielleicht einen guten Freund mir vorstelle, dass ich. Oder jetzt nehmen wir mal dich als Beispiel in dem Moment, dass ich wüsste, ich könnte auch, wenn ich erstmal eine komische Meinung hätte, dann könnte ich dir die sagen und dann hätten wir einen Raum, in dem wir uns dann damit bewegen. Ja, aber es wäre nicht Existenzoffenheit. Genau, es wäre nicht ein Verurteilen, ein Abbrechen der Freundschaft, ein. Ja. Ja, oder sie auch verletzlich zeigen. Ne? Also, das mag ich auch. Dürfen, ja. Also, bei mir ist das auf jeden Fall ne, Familie, mit der kann man immer über so private Sachen auch wirklich gut reden. Natürlich, so auch ich mit dir, einfach, ne, wir sind ja Brüder, so für alle da draußen, die es nicht wissen. Also insofern haben wir das auch, sind auch Freunde dann, wenn man so will, tatsächlich. Aber auch in Freundschaften kenne ich das glücklicherweise auch, dass man tatsächlich über Sachen, die einen gerade beschäftigen, so eine Mini-Therapie dann da haben kann mit seinen Freunden und Freundinnen. Genau, und ich glaube, und damit können wir vielleicht auch rausgehen, dass Freundschaften einfach total wichtig sind. Und diese Bedingungen der Möglichkeit einer Freundschaft, ich habe es extra mal ein bisschen komplizierter ausgedrückt, ich glaube, dass die auch eine gewisse Relevanz haben, wenn es zum Beispiel auch um Liebesbeziehungen geht. Und darüber könnt ihr ja auch nochmal nachdenken. Ja. Seid ihr nur zusammen, weil ihr zusammen seid, oder findet da auch so etwas statt wie Existenzialoffenheit? Hat es etwas mit Dasein zu tun, die im Mitsein sich bewegen? Ja, gibt es auf jeden Fall. Also. Nicht, dass es jetzt bei mir so wäre, aber ich habe tatsächlich, lustigerweise, erst vor kurzem hatte Nils Bokelberg mal so einen Post gemacht, wo er gemeint hat, ne, die ist ja mit Maria Lorenz Bokelberg zusammen, auch eine ganz große Podcast-Producerin, und die hatten geheiratet und dann hat er nochmal so ein Foto gemacht und gesagt, hey, du bist nicht nur, ich bin nicht nur verliebt in dich, ich liebe dich nicht nur, sondern du bist auch mein bester Freund. Oder ich mag dich auch tatsächlich. Und da hat er noch geschrieben, klingt komisch, aber ich hatte auch schon Beziehungen, in denen das nicht so war. Also in denen man quasi nur jemanden liebt und mit jemandem zusammen ist, ohne die Person vielleicht wirklich irgendwie auf einer Wellenlänge zu sein, eine Sprache mit der zu sprechen. Eine Sprache zu sprechen, so. Ja. eine Sprache auch zu finden und die zu modellieren. Ja. Ja, so. Also kann man tatsächlich, gibt es sowas. Aber okay, genau. Appell an euch, denkt darüber nach. Ja. Okay, super. Ja, vielen lieben Dank, Micha, für das Gespräch hier. Ich danke dir, Jona, fürs Zuhören und nicht nur zuhören, sondern fleißig einbringen von sehr gelungenen Fragen heute. War super. Danke. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Unterstützt uns gerne auf den bekannten Websites, wenn ihr möchtet. Und ja, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.